Die südkoreanischen Organisationen der Arbeiterbewegung, darunter auch der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften und der Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas, beriefen am 28. Juni auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul eine Pressekonferenz ein und kritisierten die Unterdrückung der Arbeiterbewegung durch die Behörden. Dies ging aus einer Meldung der südkoreanischen Zeitung Rodong Sege hervor. Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jazushibo zufolge veranstalten gegenwärtig jeden Tag vor dem Gebäude der Partei für Freies Südkorea in Seoul die jugendlichen Studenten und Bürger verschiedener Kreise und Schichten die Protestmeetings, auf denen sie die Auflösung dieser konservativen Oppositionspartei fordern.